Einladen und begrüßen möchten wir Sie heute Abend im Rahmen der ARD-Themenwoche Der mobile Mensch zu einem Hörspiel von Sibylle Berg. Darin setzt sich die preisgekrönte Kolumnistin und Schriftstellerin mit den Lebensträumen von Aussteigern und Travelern auseinander, die in der exotischen Ferne ihr Glück zu finden hofften. Ernüchtert ziehen drei Mitvierziger, die auf dem Flughafen von Hongkong aufeinandertreffen, Bilanz. Das Glück, darin sind sie sich jedenfalls einig, scheint immer dort zu sein, wo man gerade nicht ist. Hong Kong Airport, 23.45 Uhr, von Sibylle Berg, Regie Claudia Johanna Leist. Attention, please. Aus diversen Gründen wird der Flughafenbetrieb auf unbestimmte Zeit eingestellt. Wir werden Sie eventuell über weitere Entwicklungen informieren. Scheiß Gründe. Scheiß Flughäfen. Ich will nach Hause. Ich will ein Zuhause. Dann hockt man doch immer nur auf Flughäfen. Überall ist es besser, denkt man, als da, wo man gerade ist. Und immer stimmt das auch. Was machen wir jetzt? Abwarten. Ich habe keine Lust auf ein Flughafenmotel. Hier ist es warm und trocken. Die Sitze sind einigermaßen bequem. Ich bin Andreas übrigens. Nele. Gudrun. Security Advice. Die gibt's doch alle gar nicht, die Leute. Da, wo ihr herkommt, war es wohl nicht so besonders. Ihr seht ein wenig eklig aus. Keine Irrsätze, bitte. Wir sind kein Paar. Und werden auch keines. Wir haben uns in Indien getroffen. Wie originell. Indien. Die Farben, die Gerüche, die Spiritualität. Die einfachen, herzensguten Menschen. Eigentlich wollte ich ein paar Monate in Brasilien bleiben. Aber ich hasste Brasilien. Brasilianern geht jede asiatische Sanftheit ab, könnte man sagen. Ich hatte nur Angst dort. Auf die Straße zu gehen zum Beispiel. Als ich es dennoch tat, eines Abends und durch eine Straße huschte, in der ungefähr 6000 Ratten wohnten, lief ich Sarah in die Arme. Gudrun versucht, Menschen kennenzulernen. Sarah, ein einfacher, herzensguter Indio, der sein Glück als Goldgräber suchte. Wir hatten uns nur umarmt in dieser ersten Nacht. Doch das langte, dass ich mich verliebte. Kurz, ich beschloss, mit Sarah zu seinem Goldgräberort zu fahren. Die Farben, die Gerüche, die Wildnis. Was ist eigentlich mit dir los? Mach dir nichts draus. Reisekoller. Erzähl ruhig vom Dschungel. Also, wir waren in ein absurd überladenes Sportflugzeug gestiegen. Das quälte sich fast in Gehgeschwindigkeit in den Himmel. Oben angekommen, schien es sich nur mäßig wohlzufühlen. Immer wieder sackte es um einige Meter ab und unten, zwischen den Bäumen. Der kleine Fluss hieß Piranha. Nach ungefähr 2 Stunden flog über etwas, das aussah wie eine Landkarte Brasiliens, mit ewigen Grünflächen, Flüssen und an Rauch, der nicht in Landkarten verzeichnet war, landeten wir auf einer staubigen Straße und kamen kurz vor dem ersten Holzhütten zu stehen. Nach Verlassen des stickigen Flugzeuges nahm es mir den Atem. Wie in eine Waschküche treten war es, und ich fühlte, wie mein Gesicht aussehen musste. Rot und nass glänzend. Obgleich ich mir sonst selten um mein Äußeres Gedanken machte, war mir das Bild unangenehm klar, das ich bieten musste. Eine übergewichtige Frau mit rot gefärbtem Haar und weißen Beinen in Shorts, über denen mein Oberkörper stark, mit großer Brust in ein billiges indisches Hemd gehüllt. Vom Flugzeug stiegen wir um in ein Boot. Das ist also der Regenwald, dachte ich, und war ein bisschen enttäuscht, weil ich mir den Regenwald irgendwie grüner und aufgeräumter vorgestellt hatte. Stück weit auch mit mehr Regen. Das Ding hier war heiß und staubig. Immer wenn ich an Sri Lanka denke, höre ich Bongos. Die letzten Bilder, die mir geblieben sind. Sie hatten wieder zu Bongos getanzt. Im Garten vor meinem Gasthaus. Ich hatte die einheimische Band kommen lassen. Zither, Flöte, das ganze Zeug. Und die Gäste, 20 Frauen, 10 Männer. Alle in dominant orangefarbenen Sarungs. Alle ohne BH. Männer wie Frauen saßen und lauschten so ergriffen, als ob sie sonst erschossen würden. Wie die nur aussahen. So ein Frust im Gesicht und so aggressiv. Worauf nur? Die Frauen kannten sogar die Texte der Lieder, speziell wenn die sich um Om oder Buddha drehten. Sagen leise murmelnd mit, die Hände gefaltet oder eine Hand ans Herz gedrückt. Im Anschluss an das Konzert gab es dann noch das Bongo-Spezial. Und fast ängstlich hatte ich auf das Unvermeidliche gewartet. Die zu Bongo tanzenden Frauen. Und wie Kakerlaken in der Nacht kamen sie. So unausrottbar. Wiegten sich in ihren Batikröcken. Kein Mensch in Sri Lanka würde diesen Dreck anziehen. Warum hielt sich das Zeug nur seit fast 40 Jahren? Batikmuster, orange, gelb, als Rock um den Hintern geschlungen. Oben aus Baumwolle so lappiges Zeug. Und dann tanzen, als ob es keinen Morgen gäbe. Ich setzte mir Kopfhörer auf und tanzte mit der Wand Pogo zu Death-Metal-Musik. Welches Leben? Das ist doch kein Leben! Um mich herum ist es Nacht! Wir im Boot im Amazonas hielten an Holzrutschen mit dazugehörigen Hütten, die abenteuerliche Namen trugen. Burg der Träume, Hoffnung 1, Schicksal. Das waren also die Goldgräber-Camps. Und auch die hatte ich mir romantischer vorgestellt. Bei jedem Halt fühlte ich mich an den einzigen Pauschalurlaub, den ich gemacht hatte, auf Mallorca erinnert, da immer, wenn der Bus anhielt, ich mir gewünscht hatte, hoffentlich ist dieser hässliche Klotz nicht mein Hotel. Der Ort, an den ich mit Serra fuhr, musste doch etwas Besonderes sein. Ein idyllischer Platz auf einer Lichtung mit kleinen, properen Holzbungalows. Alles, was ich sah, waren Slumhütten und Holzkreuze. Viele Malaria-Tote, sagte Serra, und Arbeitsunfälle und Schießereien. Ich schloss die Augen und fragte mich, wie ich wieder zurückkommen würde und wohin zurück. Nach 5 Stunden auf dem Fluss, auf dem kein Wind wehte, über den sich die Hitze wie eine Glocke gestülpt hatte, hielt das Boot. Es war bis auf Serra und mich leer. Die letzte Goldgräberstation vor der Unendlichkeit des Dschungels hieß Batoa, sagte Serra, und winkte ungefähr 20 Männern und 3 Frauen zu, die am Ufer warteten. Frauen lebten nur im Lager, wenn sie Prostituierte waren und sich am Wochenende auf einem ihrer Einsätze in einen Goldgräber verliebt hatten. Selbst für eine Prostituierte aus Manaus, deren Leben kein Spaziergang war, hatte der Dschungel nicht viel Reizvolles. Die Gäste, von denen ich unerfreulicherweise lebte, begannen jeden neuen Tag mit Yoga-Training und Sonnengruß. Sie verplemperten ihre Lebenszeit mit Sitzungen beim Heiler oder ließen sich für $5 stundenlang von Einheimischen massieren und bedankten sich danach mit einem Gebetsgruß und 30 Cent Trinkgeld. Sie quatschten unentwegt über die Liebe, die sie geben wollten. Und gingen abends Spaghetti essen. Was für eine triste Geschichte, war das Erste, was ich dachte, als ich schwerfällig und unter dem Kichern der Anwesenden aus dem Kahn hopste. Wie ein Walross, dachte ich. Und ich versuchte nicht zu enttäuscht auf die kleine Siedlung zu schauen, die sich kaum von dem unterschied, was ich unterwegs gesehen hatte. Eine in der grellen Sonne liegende Staubpiste, Müll- und Slumhütten links und rechts, eine Rutsche zum Goldfördern. Ich folgte Serra durch eine Schneise kleiner, halbnackter Männer, deren Alter zwischen 60 und 100, eine kleine Anhöhe hinauf, staubiges Kraut, Müll und Hühner, Rauch von Feuern und Geruch von Bohnen. Oben stand eine Hütte, 4 Bambusstangen mit einer Plastikplane, einer offenen Feuerstelle und Hängematten. Wir sind zu Hause, sagte Serra. Ich hockte mich entmutigt auf eine alte Bierkiste und starrte auf meine Beine. Nichts Erfreuliches da. Vor meinem Hotel lag die kleine Dorfstraße, daneben das Meer. Vielleicht hatte Mallorca auch mal so ausgesehen, vor 30 Jahren. Oder diese anderen Scheißorte, Teneriffa, Costa Blanca. Ein Touristenrestaurant mit schlechtem Essen neben dem anderen. Holzmasken, Postkarten, Sonnenmittel. Der ganze Trash. Wer seinen Urlaub in Ländern verbringt, die ärmer sind als sein Heimatland, offenbart ein starkes charakterliches Defizit. Ich hatte nichts gegen die Reichen, die im Dschungel in Designhotels hockten und sich zu benehmen wussten. Sie ließen viel Geld im Land, fuhren vorsichtig in klimatisierten Jeeps herum und beobachteten im äußersten Fall Vögel. Das schadete niemandem. Die Krätze waren die anderen. Die Sparer, die Feilscher, die wir wollen leben wie die einheimischen Fraktionen. Sie verdarben das Klima, die Moral, die Welt. Hier spricht ein guter Mensch. Attention, please. Zu viel Sonne und zu viel Fremdheit. Nein, nur einer, der sich in ein Mädchen verliebt hatte, das zu schön für ihn war. Darum hockte ich da in diesem Sri Lanka, in einem Hotel. Und das Mädchen war schon lange weg. Männer verlieben sich immer in Mädchen, die zu schön für sie sind. Hat sich mal einer gefragt, was mit den anderen passiert? Mit den dicken, unglücklichen anderen? Nein, die interessieren doch niemanden. Die Einsamen, die Verlierer, das sind wir doch alle. Wir wollen glauben, dass Erfolg möglich ist und Glück. Und das suchen wir, bis wir daran sterben. Draußen waren es wieder über 30 Grad. Ich starrte aus dem Fenster. Er war schwarz. Was ist nur aus mir geworden, dachte ich. Und als mir vor Traurigkeit nichts mehr einfiel, trank ich so viel rum, dass ich endlich weinen konnte. Ich schlief immer schlecht. Die Nächte waren zu heiß und zu laut. Und einige Moskitos schafften den Weg unter mein Netz mit Sicherheit. Ich hatte begonnen, die Nächte zu fürchten. Susanti brachte den Kaffee. Der schmeckte furchtbar, wie gehabt. Da konnte ich ja noch so oft erklären, wie man Kaffee zubereitet. In mancher Hinsicht waren die Leute hier schon ein wenig einfältig. Der Kaffee war ein großer Dreck, sagte ich zu Susanti, die daraufhin lächelte. Manchmal hätte ich ihr gerne eine reingehauen. Nicht sehr. Nicht, dass sie blutete. Nur einfach, dass sie zu lächeln aufhören musste. Susanti war mein Personal Slave. Ich hatte sie gerettet, als sie halbtot nach einem Verkehrsunfall an der Straße gelegen hatte. Ich hatte sie in ein Privatkrankenhaus gebracht und nachdem sie wieder gesund war, hatte sie für mich zu arbeiten begonnen. Ich hatte ihr mit der Zeit Englisch beigebracht und ihr immer mehr Aufgaben übertragen. Ich vermisse Los Angeles. Das nenne ich mal einen Angebersatz. Ich hatte das Gefühl, dass ich, wenn schon nicht ein wertvolles, so doch ein entspanntes Leben führte, weil ich nicht mehr glaubte, die Erwartungen anderer erfüllen zu müssen. Nele ist auch um die 40. Ich weiß nicht, warum die alle um die 40 sind. Ich sah aus wie Mitte 30 und mein Äußeres, das ich cremte und liebevoll zu Bett legte, ließ mich so viel verdienen, dass ich jedes Jahr eine angenehme Summe sparen konnte. Irgendwann würde ich etwas machen mit dem Geld, irgendwo hingehen. Aber wenn ich darüber nachdachte, irgendwo hinzugehen, fiel mir nicht viel ein. Vielleicht würde ich einfach bleiben, mir mit Büchern und Sushi ein angenehmes Leben machen. Denn viel braucht es nicht, hatte ich herausgefunden, um zufrieden zu sein, wenn man ein Haus in Venice Beach Bücher und Sushi als wenig bezeichnen mochte. Ich beobachtete, wie die Sonne unter und die Freaks nach Hause gingen. Das war mein Lieblingsmoment. Bleiben zu können, wo andere weg mussten. Ein anderer Lieblingsmoment war, sehr früh am Morgen mit einem Kaffee aus dem rückwärtigen Küchenfenster in die Wohnung zweier junger Banker zu schauen, die, verwirrt wie Menschen sind, wenn sie zu früh aufstehen müssen, an einem Küchentisch saßen und ihren Kaffee sehr sorgsam tranken, dass er nicht ihre weißen Hemden und Krawatten befleckte. Ich sah den Idioten zu und legte mich, wenn beide das Haus verließen, um in ihren BMW-Geländewagen zu steigen, wieder hin, mit dem guten Gefühl, mein Geld mit einem Bruchteil dessen, was die beiden an Lebenszeit verkaufen mussten, verdienen zu können. Nach Einbruch der Dunkelheit ging ich zu Bett. Über meine Füße hinweg sah ich aufs Meer. Das machte Krach. Und ich dachte an Tsunamis, bis ich einschlief und von kleinen Tieren träumte, die ich reanimieren musste. Hamster oder so etwas. Die kleinen Hamstertatzen immer vor der Brust kreuzend. Sehr früh stand ich auf und fuhr ins Valley, dessen staubige Hitze ich unangenehm fand. Ich hasste die protzigen Häuser, die Filmproduzenten sich gekauft hatten, nur um dann herauszufinden, dass es im Valley heiß und öde war und dass sie eigentlich lieber in ihren Wohnungen in den Hollywood Hills saßen. Die leerstehenden Häuser wurden an die Studios vermietet. Ich hatte zwei Szenen mit Leon und Steven St. Croix, zwei älteren Kollegen, und ich war froh darum. Seit es Viagra gab, war es keine Kunst mehr, Pornodarsteller zu werden. Viele Idioten dachten, dass bezahlter Verkehr doch eine tolle Sache wäre. Ihnen fehlte jedes Bewusstsein für den Familiensinn der Branche, für die Regeln und den Umgang mit den Darstellerinnen. Ich ging eines Tages zum Schwimmen, sehr früh am Morgen. Und ich musste mir wieder einmal eingestehen, dass ich das Meer nicht mochte. Es sagte mir einfach nichts. Das Wasser war zu warm und salzig. Es verklebte die Haut und brachte keinerlei interessante Erfahrung mit sich. Ich saß am Strand und konnte mich nicht entschließen, ins Wasser zu gehen. Das war so seltsam weit weg heute. Es war auch zu still. Keine Vögel zu hören. Keine Insekten. Ich hatte plötzlich ein Gefühl, als liefe ich nachts alleine durch eine unbewohnte Schlachtereigegend und sehe den Schatten eines 3 Meter großen Bibers an der Wand. Ich ließ das mal sein mit dem Schwimmen und ging zurück in mein Hotel. 3 meiner Angestellten waren schon da und 4 Gäste schliefen noch. Ich hatte gerade begonnen, die Einkaufsliste des Tages zu schreiben, als ich das Wasser sah, das in den Garten floss. Nicht so brachial sinnflutmäßig, sondern stetig, schlammig, drang es durch die Einfahrtstür. Ich dachte an eine geplatzte Wasserleitung, dachte, Wasserleitung, was für ein Quatsch. Und dann rannte ich los, klopfte an die Türen der beiden belegten Gästezimmer. Das Wasser reichte mir unterdessen bis zum Knie. Ich trieb die Menschen den Berg hoch, durch den Busch. Das Wasser, eine Brühe aus Schlamm, Treibholz, Plastikteilen, Tellern, verfolgte die Gruppe. Je höher wir stiegen, das Wasser hielt mit. Als wir auf dem höchsten Punkt des Felsens angekommen waren, konnten wir sehen, wie das Wasser wieder abfloss. Die 3 Touristen bluteten. Wo kam das Blut her? Die Angestellten beteten. Ich schaute erstaunt mein Bein an, das offen war. Man sah ein Stück weißen Knochens. Kein Blut. Nach einigen Minuten hörten wir ein mächtiges Rauschen. Das Wasser kam zurück. Viel schneller jetzt. Keine Schreie mehr. Ein dumpfer Lärm. Bäume, die umfielen. Holz, das barst. Ich überprüfte, ob jeder Zentimeter meiner Haut gepflegt wirkte. Das war eine der Regeln. Quäle den Partner nie mit Gerüchen oder mangelnder Hygiene. Sich dergestalt gründlich gereinigt mit Kondomen zu begegnen, hatte nicht einmal die Intimität eines Händedrucks. Die wenigsten wussten, dass Sex vor der Kamera angenehmer war als das Berühren einer Haltestange im öffentlichen Nahverkehr. Ich stieg in die 18 cm hohen Plexiglas-Pumps in ein Dienstmädchenkleid. Immer wieder waren es Dienstmädchen, Krankenschwestern oder Businessfrauen-Trikotagen, dachte ich, und gähnte. Ich wünschte mir einmal einen Film in Hasen- oder Elchkostümen. Es waren bereits 35 Grad, das Licht etwas zu hell für mein Alter. Und Joel masturbierte, um mir die Arbeit zu erleichtern. Er war klein, wie fast alle älteren Pornodarsteller mit großen Genitalien und musste während der gesamten Szene auf Zehenspitzen stehen. Ich stellte mir vor, meine Schwester stünde am anderen Ufer des Pools mit ihrer Perücke, dem langen Synthetikrock, der weißen Bluse und 3 bis 8 Kindern auf dem Arm. Das Stöhnen, das mir bei dieser Vorstellung entfuhr, war so aufrichtig, dass Mike spontan klatschte. Mike ist okay, dachte ich. Auch wenn ich die Art Filme, die er meistens drehte, ein wenig unappetitlich fand. Mike arbeitete in der Kategorie gemäßigte Randgruppenfilme. Das hieß, unrasierte, unoperierte Frauen über 35 hatten Sex mit übergewichtigen, zwergwüchsigen, alten oder amputierten Männern. Ich kannte nur Leute aus dem Geschäft. Allen anderen war mein Beruf suspekt. Was merkwürdig daran sein sollte, kurzfristig Kontakt mit einem Stück in Plastik gewickelten Fleisches zu haben, leuchtete mir nicht ein. Ich war über die klinisch professionelle Arbeitsatmosphäre erstaunt gewesen, als ich damals als Kabelträgerin zu einem Pornodreh gekommen war. Ich war damals Mitte 30 gewesen. Ich war eines dieser Rucksackkinder, die man überall fand auf der Welt, mit dem Lonely Planet in der Hand und Batikröckchen. Ich war in Los Angeles gelandet, weil egal. Und auf einmal hat es mich als Pornodarstellerin vor der Kamera wiedergefunden. So was passiert. Mein Leben war ein großer Kamshot, vom Sonnenuntergang beleuchtet. Kein wirklich schlechtes Leben, dachte ich an jenem Abend, als ich wieder nach Hause fuhr. Vielleicht passierte noch einmal etwas Großartiges, dachte ich. Aber wenn nicht, dann wäre das auch nicht weiter tragisch. Wir saßen zitternd Stunden auf dem Hügel, Hitze und Schmerzen. Und keine Ahnung, ob wir die einzigen waren auf der Welt, die überlebt hatten. Ich schaute mir die Gruppe an und dachte, mit denen bis zum Ende meines Lebens. Ein dicker Mann aus Australien wischte sich hektisch den Schweiß von der Stirn. Wohl damit er die klaffende Wunde auf seinem Bauch nicht beobachten musste. Eine dürre Frau aus Deutschland, deren Partysarong das einzige war, was sie noch trug. Wo war nur ihr Oberteil geblieben? Und eine kleine, drahtige Schweizerin, deren Körper von Muskeln entstellt war. Klarer Fall von zu viel harter Yoga. Die Angestellten waren unverletzt und unterhielten sich leise. Ich entschied, dass wir über die andere Seite des Hügels versuchen sollten, zu einem Privatkrankenhaus zu gelangen, denn wir brauchten Wasser und die Wunden mussten versorgt werden. Langsam begannen wir den Abstieg durch den heißen Dschungel, bis wir zu dem kamen, was das Wasser übrig gelassen hatte. Ein Chaos aus Dreck, Autoteilen, Schlamm, verwundeten, schreienden Menschen, furchtbarem Gestank. Nach 3 Stunden kamen wir zum Eingang des Krankenhauses, der von ungefähr 500 Menschen belagert war. Eine Frau saß mit einem Bein, das zur Hälfte abgerissen war. Kinder lagen apathisch im Schmutz. Von einem Fenster im Krankenhaus beobachtete eine Schwester das Geschehen und öffnete die Tür nicht. Keiner hier sah aus, als ob er Geld bei sich hätte, um die Behandlung zu bezahlen. Ich blickte zu meinem Fuß. Und der Knochen bohrte sich durch die Haut. Und erst dann wurde ich ohnmächtig. Die Geschichte höre ich jetzt zum 5. Mal. Immer bohrt sich dieser bleiche Knochen durch die Haut. Immer und immer wieder. Security Advice. Der Andreas, das ist kein erfreulicher Anblick. Das Angebot war so beeindruckend gewesen, dass ich in meiner aufrichtigen Freude, die ich am Sparen hatte, das Geld in kleinen Haufen vor mir liegen sah auf der Bank. Und es hatte Gesichter, die mir zublinzelten, es nicht abschlagen konnte. Man weiß nie, sagte ich mir immer. Manchmal altert man schneller, als einem lieb ist, und dann freut man sich über gepflegte Bettbezüge. Irgendein Freak, etwas dubioses Mafia-Broker-Dealer, stellte sich mir jedenfalls vor, war ein Fan meiner Filme und hatte mir einen Job in einer Art Edel-Escort-Agentur angeboten. Das Angebot wurde mir durch das Sekretariat dieses Herrn Ling übermittelt. Alles sah so überzeugend und seriös aus. Das Ticket erster Klasse war deponiert, selbst das erste Monatsgehalt war auf meinem Konto eingegangen und so hatte ich mich entschlossen, Los Angeles zu verlassen. Was für eine überaus reizende Stadt, dachte ich, als ich weich über Brücken glitt, das Panorama Hongkongs links und rechts, das Meer, Gewaltig geputzt sah das aus. Und es störte mich nicht einmal. Normalerweise mochte ich Meere nicht. Ich zog Berge vor. Davon standen ja auch einige herum. Nicht solche Gletschergeschichten, aber doch propere Hügel. Eine kleine Straße nach oben an Restaurants vorbei und Bars und der Rolltreppe, die ich aus einem Wong Kar-Wai-Film kannte. Unentwegt, wie kleine saubere Maden, transportierte die Treppe morgens Banker und Broker in ihre Arbeitsstellen. Ab 10 kehrte die Richtung und Hausfrauen und Putzfrauen fuhren mit Einkäufen in die Banker- und Broker-Apartments. Sarah hatte sich umgezogen. Nun war auch er halbnackt und setzte sich zu meinen Füßen. Er versuchte mir zu erklären, dass er sich nichts weiter wünschte im Leben als eine Gitarre. Aber das hörte ich nicht, weil ich schwitzte. Und ich wollte ganz einfach nur mit Sarah irgendwo liegen. Doch dafür war keine Zeit. Sarahs 24-Stunden-Schicht begann und ich begleitete ihn zu seinem Arbeitsplatz. Sarah stieg in ein 10 Meter tiefes Loch zu 4 anderen Kameraden. Das Gold befand sich in einer Erdschicht etwa 2 Meter unter der Oberfläche. 3 Männer trugen die Erdschicht mit Wasserspritzen ab. Der Wasserstrahl war so stark, dass die Männer sich auf den Schlauch legen mussten, um ihn zu halten. Nach einem Tag Pause arbeiteten sie weiter und tranken viel Rum dazu, weil sie es sonst nicht aushielten. Den Lärm, den Schlamm, die Hitze. Und so fiel immer wieder einer in die offenen Motoren, wurde von herabrutschender Erde erstickt oder vom Wasserstrahl erschlagen. Großartig, wie wir so sozial wach beobachten, andere Leuts Leben kommentieren, um uns besser zu fühlen, überlegener. Was soll denn daran falsch sein, sich wenigstens beim Beobachten von Menschen aus der dritten Welt überlegen zu fühlen? Sich für ein paar Sekunden besser zu fühlen, das kann einem doch keiner vorwerfen. Security Advice. Gudrun hat bestimmt mal Sozialkunde studiert, aber du musst ja reisen und sich vervollkommnen. Meine Wohnung befand sich im 17. Stock eines filigranen Hochhauses und bestand aus einer Miniküche mit Balkon, einem Schlafzimmer, das zu 2/3 verglast und mit einem Doppelbett ausgefüllt war, und einem Raum mit kleiner Couch und Schreibtisch. Ich schaute in eine Kulisse aus Wolkenkratzern, die jedoch nichts Bedrohliches hatten, sondern wie langgezogene Einfamilienhäuser wirkten. Dazwischen war das Meer zu sehen und Boote darauf. Ich dachte, dass diese Aussicht etwas Gefährliches hatte, weil man sich schwerelos fühlte und es gerne ausprobieren wollte, das Schwerelossein. Ich ging aus dem Haus. Die Luft war warm und feucht. Vom Meer wehte ein feiner, satter Wind und die Menschen sahen ausgezeichnet aus. Overstyled, zierlich und höflich. Links und rechts der Rolltreppe kleine Gassen mit Supermärkten, mit Suppenküchen, Thai-Restaurants und Cafés. Mehr braucht es nicht, um glücklich zu sein, dachte ich. Und fast hatte ich vergessen, warum ich hier war. Das Telefon läutete gerade, als ich von meinem ersten Spaziergang zurückkam. Herrn Links, Sekretärin, mit der ich bereits einige Male telefoniert hatte, nannte mir einen Ort, da ich mich in einer Stunde einzufinden hätte. Als ich eine Stunde darauf im Taxi saß, hatte ich zum ersten Mal seit langem, vielleicht zum ersten Mal überhaupt, den Wunsch, von niemandem abhängig zu sein. Susanti, meine ehemalige Angestellte, beugte sich über mich, als ich vor dem Eingang zur Leichenhalle lag. Öffentliches Krankenhaus, nach dem Tsunami. Mahlzeit. Susanti hat die Mühe gehabt, mich hier zu finden. Überall gab es Notkrankenstationen, Privatkrankenhäuser, Schulhallen und selbst dieses Krankenhaus, wo sie mich letztlich gefunden hatte, glich etwas, in dem eine Bombe explodiert war. Die Menschen lagen stöhnend in den Gängen, in den Toiletten. Leises Wimmern, lautes Schreien, Weinen, Zusammenbrüche. In jedem Bett hielten sich mindestens 2 Patienten auf. Sie alle litten an Infektionen durch kontaminiertes Wasser, entzündeten Wunden, abgerissenen Gliedmaßen, Bauchwunden, Schädelverletzungen, Traumen, Vergiftungen, lebensbedrohlichen Schocks, Komas, Ich mit meiner stark alternden Fußwunde und dem hohen Fieber war er eher ein leichter Fall. Außerdem ein Ausländer, der kein Geld bei sich hatte und kein Wort der Landessprache verstand. Das qualifizierte mich noch nicht einmal für einen Platz auf einem Korridor. Die Kranken lagen in den Innenhöfen, auf dem Rasen, und immer wieder wurden Tote weggetragen, was mich hätte stören können, wenn ich bei Besinnung gewesen wäre. So aber lag ich in einem freundlichen Delirium. Spürte weder den absurden Gestank, noch die 36 Grad Mittagshitze. Sarah stand vor mir und schaute mich an, als sähe er eine kostbare Statue. Er hatte ein weißes Hemd an und roch nach zu viel billigem Toilettenwasser. Es war Wochenende. Die Männer hatten sich schön gemacht. Komm, wir gehen in die Stadt, sagte Sarah. Und ich folgte ihm und den anderen Männern eine Stunde durch den Dschungel, bis wir zu einem erleuchteten Platz kamen. Ich verstand auf einmal, warum die Goldgräber es hier aushielten, in dem, was mir die Hölle schien. Das war das perfekte Männerland. Alkohol und harte Arbeit und einmal in der Woche Saloon spielen. Trinken wir ein Bier, sagte Sarah. Ein sehr kaltes, sagte ein anderer. Susanti hatte die unerfreulichsten Wochen ihres Lebens hinter sich. Nun, vielleicht war es noch widerwärtiger gewesen damals mit 5, als ihre Eltern sie auf die Straße setzten, weil sie sie nicht mehr ernähren konnten. Susanti hatte Pflegeeltern gefunden, die sie aufnahmen und ihr einen Platz unter der Spüle in ihrer Küche gaben. Sie durfte diesen Platz nur nach Aufforderung verlassen und die kam sehr oft. Susanti musste sauber machen, Geschirr spülen, die Dame des Hauses ankleiden, einkaufen, in der Küche helfen, die Tiere füttern. Ansonsten hatte sie unsichtbar zu sein. Der Hausherr trat sie sehr gerne, so wie man eben ein Insekt tritt, das sich unter der Spüle aufhält. Susanti hatte schnell gelernt und war ausgesprochen ruhig geworden. Nachts lag sie unter ihrer Spüle. Es roch nach Küchenabfällen. Kakerlaken spazierten über Susanti und die schwor sich, ich werde erwachsen. Dann werde ich hier weggehen und als reiche Frau wiederkommen. Ich werde vor der Tür stehen, in einem Wagen, und euch ansehen. Einfach nur ansehen. Das Taxi hielt an einem riesigen Wohnblock mit einem Loch in der Mitte für ungestörtes Drachendurchfliegen. Repulse Bay. Ein hübscher kleiner Strand, ein altes Kolonialhaus mit einem Thai-Restaurant und dann dieser Block dahinter mit Apartments, die vermutlich 20 Millionen das Stück gekostet hatten. Ich fuhr mit dem Lift direkt in die Wohnung, so gehört sich das, und stand in den überzeugendsten Räumen, die ich je gesehen hatte. Dunkles Holz am Boden, weiße Flauschteppiche, 50er-Jahre-Möbel, skandinavisches Design, die hervorragend mit dem Blick durch die komplett verglaste Front zum Meer hin harmonierten. Erst nach einiger Zeit bemerkte ich einen Mann in einem Rollstuhl in einer Ecke des Raumes. »Gefällt Ihnen Ihre Wohnung?«, fragte er. »Das klingt ausgedacht. Dein Leben klingt ausgedacht.« »Und? Wen interessiert denn das?« »Ich hasse Lügen.« Hat sich aber auch nicht weitergebracht. Ich starrte den Mann an, der vermutlich 60 war oder 50 oder älter. Ein Chinese oder vielleicht war er Japaner, wer sollte sich damit schon auskennen, der sehr zart und krank wirkte, ein feines Gesicht hatte und der mir mit leiser Stimme erzählte, dass er mich gesehen hätte. Wo, spiele keine Rolle und dass ich ihn an jemand erinnere, den er einmal gekannt hätte, vielleicht nicht in diesem Leben. Er hatte mich um sich haben wollen und geahnt, dass das als Grund mangelhaft klingen musste. Darum die Geschichte mit dem Job, für die er sich entschuldigen wolle. Ich hörte dem Mann zu. Und das gibt es also wirklich, solche Filmsituationen ohne Film, dachte ich, und sah den Mann befremdet an. Und mich sah ich. Unmotiviert in dieser Wohnung stehend, in einem Land, das mich nichts anging. Ich sah mich in einem Beruf, der nichts mit mir zu tun hatte, inmitten eines Lebens, das ich mir nicht ausgesucht hatte. Ich habe immer nur agiert, dachte ich. Das Naheliegende getan. Die Erbärmlichkeit meines zufälligen Lebens, das rasend schnell an mir und ohne mich vorüberging, wurde mir klar. Der Mann schien mir beim Denken zuzusehen. Denn gerade als ich eine Pause in meinem Kopf einlegte, sprach er weiter. Er wisse nicht, was nun passieren solle. Er würde mir auf jeden Fall den versprochenen Lohn zahlen und die Wohnung, und vielleicht könnten wir uns ab und an treffen, um uns kennenzulernen, sagte der Mann. Und alles an ihm strahlte Freundlichkeit aus. Als der Tsunami kam, war Susanti mit ihrem Mann in der Stadt beim Einkaufen gewesen. Sie waren nass geworden, doch die Wucht der Welle hatte sie verschont. Sie waren zurückgekommen und hatten mit den Aufräumarbeiten begonnen, die Leichen in Massengräber gelegt, hatten, was zu gebrauchen war, aus den Hotels genommen, und das war viel. Was sollten all die Touristen noch mit ihrem Geld und dem Schmuck und den Tickets? Sie würden, sofern sie überlebt hatten, in ihre Länder ausgeflogen und vermutlich vom Reiseveranstalter entschädigt. Hier nützte das Geld mehr. Susanti hatte den Wiederaufbau des Hotels betrieben. Das alte Kolonialhaus war nur stark verschmutzt und voller Schlamm. Solide Grundmauern. Dann hatte sie sich auf die Suche nach mir gemacht, denn sie ahnte, dass ich noch lebte. Diese Sorte grobknochiger Ausländer starb nicht so schnell. Sie hatte mich aus dem Krankenhaus geholt, mir ein angenehmes Lager in dem Haus bereitet, das sie für ihre künftigen Angestellten errichtet hatte. Ein 10 Quadratmeter großes Häuschen. Susanti pflegte mich aufmerksam, aber ohne übertriebenes Mitgefühl. An dem Tag, als Susanti mir half, die ersten unsicheren Schritte zu gehen, als ich sah, wie die Angestellten sie ehrfürchtig grüßten, verstand ich. Ich organisierte über die Botschaft meine Rückreise. Susanti brachte mich zum Flughafen mit einem neuen großen BMW-Allrad-Antriebswagen. Ich war auf 50 Kilo abgemagert. Ich konnte nicht richtig auftreten, hinkte an zwei Stöcken und ich wirkte verwirrt. Susanti winkte mir nach. Dann fuhr sie mit dem PKW in das Notlager, wo ihre ehemalige Pflegefamilie jetzt lebte. Sie stand mit laufendem Motor vor der Tür und schaute. Schaute einfach nur, ohne zu lächeln. Dann gab sie Gas und fuhr in ihr neues Zuhause. Es hatte geregnet und die feuchte Luft roch nach etwas, das frisch war und zum Essen geeignet. Ich hatte den Vormittag damit zugebracht, in das Fenster im 16. Stock schräg unten gegenüber zu schauen. Meistens sah ich da diesen Asiaten, der versessen nach Nudelsuppe schien. Immer lief oder saß oder stand er mit einer Schale Nudelsuppe herum, die er abwesend aß. Diesen Mann zu sehen, der sehr zierlich schien und immer zu weite weiße Hemden trug, die fast wie ein Pyjama-Oberteil wirkten, war meine Obsession geworden. Vielleicht war Hongkong die schönste Stadt der Welt. Die Stadt war eine der teuersten der Welt. Hier wurde gearbeitet und gekauft, beengt gewohnt, und hätte es nicht das Meer mit seiner Luft gehabt, wäre die Geschichte im Smog erstickt. Warum sah ich keine Chinesen, die sich betranken und einsam in Kneipen saßen und auf das Leben schimpften? Und verdammt, warum sah ich so viele Paare, die glücklich wirkten? Ich kaufte mir eine Nudelsuppe und stand damit an meinem Fenster, später in die Dunkelheit schauend. Zum ersten Mal wünschte ich, jemand zu kennen, der mir vertraut wäre. Ich schaute in das Haus des Nachbarn und sah ihn da stehen, am Fenster, mit seinen Nudeln. Und an jenem Abend winkte er mir zu. Attention, please. Ich mag Hongkong. Die Huren, die aus der Stadt eingeflogen worden waren, winkten den Männern zu. Doch die mussten zuerst trinken. Sie würden nie wieder in einer Stadt leben können. Das Abenteuer, das Leben ohne Steuer, Gesetz und Polizei, gab kein Mann freiwillig wieder auf. Sie alle lebten einen seltsamen Traum, bis sie im Busch zu liegen kamen, unter kleinen Holzkreuzen. Ich schaute fassungslos auf den Ozean, auf einen Gummibaum und auf eine dicke chinesische Kellnerin. Ich verstand weder das absurd gelbe Rührei auf meinem Teller, noch was in den letzten Tagen passiert war. Wie unter Zwang, außerirdische Intelligenz, Versuch an Bord eines Raumschiffs, war ich in der Nacht aus Sri Lanka verschwunden, hatte den ersten Flug genommen, den es gab. Der war nach Australien gegangen. 100 Jahre später saß ich auf einem Schiff nach Nauru. Wenn ich das Geld für eine Rückreise wohin auch immer abzog, blieben mir noch $1,000. Eine Verwirrtheit, eine defekte Brille und eine Insel, von der ich keine Ahnung hatte. Sarah war arbeiten oder müde. Er schaute mich melancholisch an, als ob er das Gefühl hatte, ich würde nicht mehr lange bei ihm sein. Umso trauriger wurde ich, wenn er versuchte, es mir nett zu machen. Er hatte Milch besorgt für meinen Kaffee, massierte mir die Schultern und sah mich mit diesem Blick an, der immer ein wenig wie Wein wirkte, wenn ich mich aufregte, weil ich nicht mit ihm über die Beziehung diskutieren konnte. Eines Nachts merkte ich, dass ich nicht mehr in Sarah verliebt war. Ich mochte seinen süßlichen Geruch nicht mehr und sein Körper war zu warm und fremd. Am nächsten Morgen stand ich am Fluss und wartete auf das Boot, als Sarah arbeitete. Die drei Frauen kamen, um mich zu umarmen. Einer von Sarahs Freunden fragte mich, ob ich bleiben würde, wenn er mir Goldzähne schenken würde. Sie könnten sie mir gleich einsetzen. Ich schämte mich, ich schüttelte den Kopf. Und so standen die vier nur und winkten mir nach, als ich im Boot das Lager verließ. Das war die bizarrste Insel, die ich jemals gesehen hatte. Und mit Inseln kannte ich mich aus. Nauru war die kleinste Republik der Welt mit ungefähr 10.000 Einwohnern, von denen 40% Gastarbeiter waren, die die Phosphatvorkommen der Insel abbauten. Der Rest tat gar nichts. Jeder Einwohner war per Geburt Millionär. Das Geld größtenteils zentral investiert in ausländische Hochhäuser und Unternehmen. In wenigen Jahren würde die Insel komplett abgebaut sein. Sie würde noch mehr als im Moment einer Mondlandschaft gleichen. Und alle Einwohner würden umgesiedelt werden. Im Moment allerdings machten sie noch mit Scheiße Geld. Denn die Phosphathalden waren durch den Kot urzeitlicher Vögel entstanden. Ich ließ mich in ein Café fallen und begann ein leichtes Gespräch mit einem Insulaner. Der erzählte mir von der unfassbaren Langeweile, die alle hier hatten. Jeden Tag gutes Wetter, Geld und nichts zu tun. Die Frauen fuhren auf die Nachbarinselchen zum Shoppen. Anlasser kaputt am Auto, zack, ein neues gekauft. Um damit über die eine Straße zu brettern. Toaster raucht, weg damit. Keiner hatte hier einen Bezug zu Geld und Arbeit. Alle waren miteinander verwandt. 90% Arbeitslose mit dem welthöchsten Lebensstandard. Ein interessantes Untersuchungsfeld für Glücksforscher. Wenn der Mensch es in dieser perfekten Laborbedingung nicht schaffte, zufrieden zu sein, oh dann. Der Mann, der Suppe liebte und mit dem ich mir bereits eine Zukunft ausgemalt hatte in einem kleinen Haus auf Lama Island, war eines Tages verschwunden. Als er nicht zurückkehrte in den folgenden Wochen, fühlte ich mich von ihm betrogen. Ich fühlte mich auch von Mr. Ling betrogen. Kurz nachdem Mr. Ling Besuch von seiner Tochter bekommen hatte, nachdem ich zwischendurch mal abgereist war und in einer dramatischen Rede erklärt hatte, dass ich ihn verachtete, war Ling langsam mit dem Rollstuhl ins Meer gefahren, bis das Wasser seinen Kopf bedeckte. Und gelächelt habe er, als man ihn tot barg. Das erfuhr ich, nachdem sein Fahrer mich wie jeden Donnerstag zum Essen abgeholt hatte und ich in Lings Wohnung auf dessen Anwalt traf, der mir mit unbeweglichem Gesicht Lings Testament vorlas. Ich teilte mir das Erbe mit Lings Tochter, die jedoch nicht zur Beerdigung ihres Vaters erschienen war. Beerdigt hatte ich ihn auf einem Friedhof mit wunderbarem Meerblick. Ich beobachtete die Inselbewohner, die mit trägen Hüften durch die Straßen schlingerten. Einige waren ohne Zweifel stramm betrunken. Frauen lungerten wie schläfrige Tiere auf den Veranden. Und selbst die Kinder waren zu faul zum Spielen. Ein Fremder wie ich wurde sehr willkommen geheißen. Vielleicht wusste der ja etwas von der Welt zu erzählen. Ich ließ mich in ein Haus schieben, das aussah, wie ich mir das Haus eines plötzlich zu Reichtum gelangten Südchinesen vorstellte. Überall standen schwere Couchtische aus poliertem Teakholz herum und weiße Teppiche lagen vor Massagesesseln. Ungefähr 10 Kinder wackelten müde einen eingeborenen Tanz zu Ehren des Gastes, denn Fremde kamen hier nicht alle Tage vorbei. Nun waren die Eingeborenen bei weitem keine Dummköpfe. Jeder hatte Satellitenfernsehen und wusste Bescheid. Der Mann des Hauses, der sich nicht sonderlich von der Frau des Hauses unterschied, beide hatten freundliche Gesichter, dickes Haar, stämmige Leiber in Cavalli-Trikotagen, fragte mich unermüdlich aus. Tief nach Mitternacht löste sich die kleine Rasselbande auf und ich war ein Teil von ihnen geworden. Überhäuft mit Einladungen in andere Häuser, ein Fest sollte mir zu Ehren gegeben werden und der Hausherr wollte nicht zulassen, dass ich zurück ins Hotel ging. Er hatte diesen wunderbaren Gästebungalow, in Ermangelung von Gästen unbenutzt, und ich dachte an meine Reisekasse und stimmte zu. Der Hausherr begleitete mich zum Hotel, lud meine Tasche in seinen Mercedes SL und zeigte mir den Bungalow, der als Hotelzimmer vermutlich $3,000 gekostet hätte. Whirlpool, Terrasse, Meerzugang, Doppelbett. Und morgen, sagte der Hausherr, morgen reden wir über meine Tochter. Erst wenn ich anderen zuhöre, wird mir klar, wie blöd all unsere Bemühungen sind, das Leben zu gestalten, prachtvoll werden zu lassen. Man kann einfach zu Hause bleiben. Man kann einfach im Bett bleiben. Attention, please. Ich glaube, das wäre das Beste. Ich fiel in einen angespannten Schlaf. Beim Erwachen schien es mir immer noch befremdlich, einen warmen, braunen Körper neben sich zu wissen. Ich musste meine Hand nur ein wenig nach links bewegen, dann konnte ich diesen Menschen anfassen. Er würde aufwachen, mich anlächeln und in rollendem Englisch irgendetwas zu mir sagen. Seit der ersten Nacht im Haus meines Gastgebers lebte ich mit dessen Tochter zusammen. Jade war Ende 20 und einsam. Die Möglichkeiten, unter 6000 Einwohnern einen Mann zu finden, den man auch noch mochte, waren überschaubar. Jade war rundlich, hatte lange schwarze Haare bis zur Taille, Grübchen im Gesicht und den Charakter eines fröhlichen 10-jährigen Kindes. Ich saß später in einer überladenen Cessna, die sich kaum vom Boden wegbewegte. Darum konnte ich das Camp gut erkennen aus der Luft. Unten machten die Goldgräber weiter wie immer. Sie suchten nach Träumen. Sie vertrieben die Indianer, machten die Flüsse schmutzig und den Regenwald kaputt. Sie soffen und erschossen sich, und ich glaubte, Sarah zu erkennen, der da stand und in den Himmel sah. Ich nahm mir fest vor, ihm eine Gitarre zu schicken, sobald ich wieder in Berlin war. Denn auf einmal war mir das wieder eingefallen, was ich am Anfang kaum hören wollte. Dass er doch nur eine Gitarre wollte in seinem Leben. Und dann vergaß ich ihn und dachte an meine Wohnung daheim und ob jemand meine Post aus dem Kasten genommen hatte. Security Advice. Du musst loslassen lernen und dich lieben lernen, all diesen Bullshit. Ich ließ mich nach einigen Tagen mit Jade trauen. Das Hochzeitsfest dauerte eine Woche und in der lernte ich alle Einwohner der Insel kennen, mit denen ich nun verwandt war. Nachdem ich 7 Tage lang Kindern beim Tanzen zugesehen und Menschen in Roberto Cavalli-Kleidern bewundert hatte, war ich erleichtert, als das Fest zu Ende war. Jades Eltern ließen ein stattliches Haus für uns errichten. In einer Woche sollte es fertig sein. Pausenlos wurden Gastarbeiter und edle Materialien eingeflogen. Ein Pool wurde angelegt und ein Garten. Ich lebte dabei mit Jade im Gästehaus. Ich hatte mir nichts überlegt. Wozu sollte ich im Alter mit Gewohnheiten brechen? Meistens hatte ich nicht einmal gehandelt. Wir führten keine tiefen Gespräche, denn tief war ein Wort, das Jade nicht kannte. Sie war nicht dumm. Ihr Verstand arbeitete träge wie ihr Körper, aber sie begriff. Sie beobachtete, sie fühlte. Nur war ihr jede Depression fremd, jedes Analysieren der eigenen Person und jeder Anspruch an einen anderen. Das machte sie zu der angenehmsten Person, der ich jemals begegnet war. Sie hatte keinerlei Scheu vor Körperlichkeit. Männer wurden auf Nauru generell von ihren Frauen behandelt wie Kinder. Nach einigen Wochen zogen ich und Jade in unser neues Haus um. Es war absurd groß für zwei Personen und mein Schwiegervater hatte sich nicht von den goldenen Armaturen im Bad abbringen lassen. Prima, jubelte Jade. Schön viel Platz für die Kinder. Und zum ersten Mal, seit ich ohne zu überlegen geheiratet hatte, wenn auch nur nach naurischem Recht, bekam ich Angst. Früh am Morgen schlich ich mich aus dem Bett und rannte auf der einzigen Straße der Insel zum Flughafen. Der Andreas ist eine Klischeesorte von aussterbenden Mann. Also diejenigen, die erst handeln und dann nachdenken. Zum ersten Mal in meinem Leben kamen mir Bedenken, ob es wirklich sinnvoll und lehrreich war, in der Welt herumzureisen, die zu 90% aus Dreck bestand. Ich war natürlich von Brasilien aus nicht nach Hause geflogen. Da gab es diesen billigen Flug nach Bombay und da saß ich dann. Warum waren die Straßen überall aufgerissen? Warum wohnten Tausende in Ruinen in Häusern, da die Wände und Decken fehlten? Warum lagen sie auf der Straße, legten ihre Babys auf der Straße zum Schlafen? Und vor allem, woher kam der Dreck? Er klebte über allem. Nicht so ein Stäubchen war das, sondern eine Kruste aus verrotteten Speisen, Schmutz, Pisse, Rost, toten Ratten und Zeug. In der Kruste bewegte sich ständig etwas. Ziegen, Tiere, Insekten, Menschen. Es war fast egal. Das Leben von keinem schien etwas zu bedeuten. Der Zufall hatte mich in eine Maschine der australischen Airline gelenkt. Über Honiara nach Brisbane. Mahlzeit. Ich hasste Australien vom ersten Moment an. Ich hasste dieses Hotel. Ich dachte nicht an Nauru, das hatte ich wirklich über. Ich dachte an Jade. Bombay. 15 Millionen in einer Stadt. Wenn jede Nacht 1000 starben, wo kamen die hin? Was haben wir hier zu suchen? Warum ist die Welt so ein dreckiger Ort? Und warum wollen die Menschen nicht wissen, dass die Welt so ein verschissener Ort ist? Man konnte von Menschen nicht zu viel erwarten. Das hatte ich gelernt. Ich sah mich selber gerne als rein. Ich glaubte von mir, dass ich ein aufrichtiger, guter Mensch sei und war immer wieder überrascht, wie unvollkommen die meisten sich verhielten. Reiner Mensch. Das ist gut. Hast du das wirklich gedacht, dass du rein wärst? Ja. Ich war fest davon überzeugt. Die Welt ist nicht interessiert am Guten. Ich musste mir eingestehen, dass ich Jade vermisste. Es war kein wildes Sehen, wie ich es von früheren Liebesgeschichten kannte. Ich fühlte mich nur leer und alleine ohne ihre warme körperliche Anwesenheit. Als ich im Bett lag, begann ich zu weinen. Er heult nicht, Männer heulen doch nicht. Ich fühlte das Abhandensein der Frau in einem Maße, das ich nicht kannte. Es war wie die Sehnsucht nach einem Ort der Kindheit, nach einem warmen Haus, einem Kaminfeuer. All dem Kitsch, den ich immer zu verachten geglaubt hatte. Ich wollte Jade kitzeln. Ich wollte mit ihrem Kopf auf meinem Bauch einschlafen. Ich wollte aufwachen und sie kichern hören. Ich hätte alles falsch gemacht. Ich könnte einfach zurückfliegen, aber da war diese Insel in ihrer unendlichen Ödheit. Ich könnte, und als mir nichts mehr einfiel, was ich könnte, begann ich wieder zu weinen. Ich fühlte mich, als hätte ich jeden Halt verloren und wusste doch zugleich, dass es nirgends Halt gab, was meinen Zustand noch hoffnungsloser machte. Als der Morgen kam, schien es mir, als hätte ich den Tiefpunkt meines Lebens erreicht. Nicht das Sterben nach dem Tsunami, nicht meine Ex-Freundin in Sri Lanka, die mich verlassen hatte. Nichts hatte sich so hoffnungslos angefühlt, wie der Blödsinn, den ich selber zu verantworten hatte. Aus dem Hotelfenster sah ich auf die Fassade eines hohen Wohnhauses. Aber was für ein Mist war das denn? Gelbes Licht in Wohnschachteln. Der Balkon vergittert voller Dreck, Lappenzeug. Zogen die das an? Unter dem Haus ein Müllhaufen. Darauf latschten Ziegen rum und Ratten. Mein Blick fiel auf die Stelle, wo mein Gepäck hätte stehen sollen. Diese Panik, die einer empfindet an einem weit entfernten Ort, da er niemanden kennt und wo er nicht hingehört und wo er nicht weg kann, so einfach beraubt, die Sachen abhanden, findet sich auf der Panikrangliste ganz weit oben. Neben der Panik, in einem Flugzeug zu sitzen und auf ein brennendes Triebwerk zu schauen. Ich war hysterisch zur Rezeption gerannt, hatte dort das Wiegen des Rezeptionistenkopfes angeschaut, das Europäer so niedlich finden. Der Rezeptionist zum Kopf, der mir nicht helfen konnte und mich nicht verstand, wies mich darauf hin, dass ich mein Zimmer räumen müsste, weil ich es nur für eine Nacht bezahlt hätte. Und nun sei es schon 14 Uhr und normalerweise war Checkout bis 1 und sorry, Madam, we can't help you und Kopfwiegen. Und ich fing an zu weinen, was Inder als äußerst uncool erleben, so weinende Kolonialherren. Der Rezeptionist wiegte weiter den Kopf, konnte aber immer noch nicht helfen. Und seine Stimme war ein wenig weniger freundlich und drängte mich zu gehen. Ich hatte noch ungefähr $60 bei mir. Pass und die Tickets gar nicht, die waren im Gepäck gewesen. Ich wühlte aufgeregt in meinen Taschen, als helfe das irgendwas. Ich verlangte nach der Polizei, die nach Stunden eintraf, ein Protokoll aufnahm, freundlich lächelte, nicht helfen konnte, shit happens, mir aber immerhin die Adresse des deutschen Konsulats gab, mit dem Kopf wackelte und verschwand. Der Rezeptionist wies mich freundlich mit dem Kopf wackelnd nach draußen. Und da stand ich dann in der Mittagshitze, die mir vielleicht nur vorkam wie Mittagshitze. Einfach heiß der Scheiß. Und Hupen und der Geruch von Urin und Tier in der Nase. Und diese Stadt gehört weggebombt, dachte ich. Merkte jedoch, dass mir zum Bomben jede Möglichkeit fehlte und setzte mich in eines der schlecht riechenden Fiat-Taxis. Dear passengers, please do not leave your baggage unattended. Gut aussehende Menschen brauchen ja nicht viel Gepäck. Es klopfte an meine Zimmertür, der Kaffee. Ich öffnete und Jade stand vor der Tür. Das passiert nur in Filmen, dachte ich. Und ich dachte weiter, nun werde ich wahnsinnig. Das dachte ich noch, als Jade mit mir auf dem Bett lag und mich mit ihren warmen Armen hielt. Was machst du für Dummheiten, sagte sie. Was machst du nur für Dummheiten? Sie redete nicht weiter über mein Verschwinden. Kein Vorwurf. Sie strahlte mich an. Und ich hörte auf einmal überlaut das Geschrei von Schwalben im Garten. Und in mein Glück mischte sich eine Angst, die mich fast ersticken machte. Jetzt, wo ich mein Zuhause gefunden habe, dachte ich, was ist, wenn es mir wieder weggenommen wird? Wieder vorbei an den endlosen Hausversuchen am Straßenrand. Plastikplanen an Mauern gezurrt und viel Ruinen. Häuser, da die Vorderfront fehlte. Wo war ich nur hingeraten? Nach einer Stunde hielt das Taxi. Ich hatte meine schwierige Situation staunend über der Hitze und dem unfassbaren Müll auf den Straßen schon fast vergessen vor dem Konsulat. Ich fühlte mich schon fast in Sicherheit. Fast daheim. So hübsch war mir der deutsche Geier noch nie vorgekommen. Erst nach einigen Minuten realisierte ich, dass die Tür geschlossen war. Und zwar fest. Natürlich. Wochenende. Deutsche Bürokratie. Vor Montagmittag lief hier mal gar nichts. Das hieß für mich, fast 3 Tage mit $60 herumzubringen und ohne Pass und ohne Gepäck. Was machen diese Scheißkonsulate eigentlich am Wochenende? Und wenn es ein Notfall war? Obgleich mehr Notfall als ich selber, konnte ich mir gerade nicht denken. Der Grad an Depression und Verzweiflung, den ich erreicht hatte, ließe sich auf der Verzweiflungsskala von 1 bis 100 nicht mehr messen. Ich weinte. Die Inder schienen mich zu verspotten. Sie zupften an meinen Ärmeln, Kinder fassten nach mir, Frauen kicherten, überall hörte ich Madam, Madam, Money. Ich begann hysterisch zu kreischen und zu rennen. Ich war, was man außer sich nennen konnte. Ja, da hatte sich vom Staat Nauru ihr Geld auszahlen lassen. Außerdem gehörte ihrer Familie eine Wohnung in Hongkong. Und in der saßen wir jetzt. Mid-Level, Robinson Street, 33. Stock. Die Wohnung schwebte in den Wolken. Und ich wunderte mich jeden Morgen, wie angenehm das Leben war, nachdem man eine Entscheidung getroffen hatte. Jades Anblick machte mich zunehmend glücklicher. Ihre leichte Art und das Leben mit ihr, das sich wie ein dauernder Urlaub anfühlte. Wir machten Ausflüge auf die Inseln, lernten Chinesisch, gingen ins Kino, saßen abends auf unserem verwegen kleinen Balkon über dem Abgrund, aßen Nudelsuppe und schauten fern in die Fenster der Hochhäuser um uns herum. Ich wollte nichts anderes als das, was ich im Moment hatte. Das hatte ich noch nie erlebt. Diese unendliche Beruhigung, nichts zu wollen. Alles, was mich bislang ausgezeichnet hatte, Unruhe, Unzufriedenheit und andere Undinge, gab es nicht mehr. Ich begann Jade zu lieben in einem Maße, das ich noch nie erlebt hatte. Vielleicht liebte ich zum ersten Mal in meinem Leben und die Erfahrung war eine wunderbare. Mitunter nachts erwachte ich, weil Jade nicht neben mir lag. Da wurde ich nervös und suchte sie. Meist saß sie dann auf dem Balkon und schaute mit einem Fernglas in die Nachbarwohnungen. Ich gewöhnte mich so an das Vorhandensein eines anderen Menschen, dass ich mich fragte, warum ich mein Leben vertan hatte. Allein. Alleine war ich auch. Ich saß betäubt in der Wohnung und wartete auf ein Gefühl. Ich sah mich matt von außen, wie ich da saß, in dem alten Kimono, herumschlurfte, Globen berührte, aufs Meer starrte und mich bemitleidete. Ich war reich. Ich hielt mich in einer großartigen Stadt, in einer eleganten Wohnung auf und ich fühlte nichts. Ohne die täglichen kosmetischen Bemühungen, ohne Sport und Schlaftabletten, ohne Diät und Kleidung, sah ich plötzlich so alt aus, wie ich war. Eine Frau über 40, die Tränensäcke bekam, deren Haar am Ansatz grau wurde, deren Haut Falten schlug wie feines Reispapier und der das alles egal war. Ich musste kein Geld mehr mit meinem Aussehen verdienen, ich musste gar nichts mehr. Und das war das Problem. Auf einmal nichts mehr zu müssen, machte mir klar, dass ich nichts wollte. Dass eine Erbschaft eine Depression auslösen konnte, verwunderte mich. Aber selbst das Gefühl des Wunderns war wie einer Maschine entnommen nach einem Waschgang in falscher Temperatur. Vielleicht fühlte ich zum ersten Mal in meinem Leben, ohne die angenehme Ablenkung eines geregelten Tagesablaufes, eine gewisse Sinnlosigkeit. Das Verschwinden der Jahre, die Erinnerungen, die immer unschärfer wurden, die immer kürzer werdende Distanz bis zum Tod. Die große Traurigkeit, die Leben innewohnt, wurde mir klar, als mein Leben seinen Höhepunkt hätte haben können. Immer dieses Traurigsein, das ist so einfach. Glücklich zu sein ist keine Leistung, sondern ein Indiz für Irrsinn. Security Advice. Nele hat die Aktivfunktion eingestellt. Ich saß in Bombay und wusste nicht weiter. Bei Einbruch der Dämmerung wusste ich weder, wo ich mich befand, noch warum. Ich hätte einfach vor der Botschaft sitzen bleiben und warten sollen. Und nun wusste ich nicht, wo ich war, und es wurde dunkel und alles schien sich zu bewegen am Straßenrand, zu krabbeln. Ich ertrug die Luft nicht mehr, das endlose Gehupe nicht mehr, das Angetatschtwerden. Ich weinte, ohne aufzuhören. Ich zitterte. Und der einzige Gedanke, der mir fast gefallen könnte, war, dass ich mir nichts zu essen kaufen konnte und nun vielleicht ein paar Kilo verlor. Diese verfickte Stadt geht wohl nie schlafen, dachte ich, als ich nicht mehr weinen konnte. Irgendwann kann man das ja nicht mehr. Und ich hockte mich in einen Hauseingang und versuchte, mich auszuruhen. Das ging so lange, bis ich eine Berührung spürte. Eine Ratte, groß wie ein Kalb, drückte sich schlecht gelaunt an mir vorbei. Ich sprang schreiend auf. Für eine Nacht auf der Straße schien ich nicht gemacht. Hatten die nicht ein Meer hier? Aber wo war das? Wo war ich? Vielleicht ist das, was in solchen Situationen eintritt, Todesangst. Ein Ahnen darum, wie egal man ist. Es mochten einige Monate vergangen sein. Unterdessen war es kühler geworden in der Stadt. Als Jade eines Morgens nicht neben mir lag. Ich suchte sie auf dem Balkon, später im Supermarkt, in den Straßen, an ihren Lieblingsorten. Ich suchte wie nach meinem Leben. Stunden verbrachte ich in der Nacht auf einem Polizeirevier, um eine Anzeige aufzugeben. Nach 3 Tagen, in denen ich mich so weit aufgelöst hatte, dass ich nicht mehr aß, nicht mehr trank und die Wohnung nicht mehr verließ, schaute ich einer unklaren Eingebung folgend durch Jades Fernglas in die Wohnung, die sie so befremdlich obsessiv beobachtet hatte. Ich sah Jade eng an einen Mann geschmiegt, der Suppe aß und Jade fütterte mit weißen langen Nudeln. Ich reiste am nächsten Morgen nach Indien ab. Trau dir ja nicht, ne? Irgendwann wurde ich auf die Beine gezogen. Tränenblind ließ ich mich wegschleifen und hörte eine Sprache, die ich verstand. War ich so verwirrt, dass ich unterdessen Indisch beherrschte? Ich sah mich einem Mann gegenüber. Du darfst dich nicht so gehen lassen, sagte er. Das mögen sie zu sehr, wenn sich ein Weißer gehen lässt. Wir kommen hierher und nehmen ihnen ihre Plätze im Ashram weg. Wir laufen mit unzüchtigen Sachen rum. Ich blickte auf meinen verrutschten Jeans-Minirock. Und lassen sie für uns arbeiten. Sie warten nur darauf, dass wir uns gehen lassen. So, komm weg hier. Der Strand ist nicht für Touristen. Das ist ihr Freizeitvergnügen. Der Mann zog mich hinter sich her, murmelte, dass er Andreas hieße, und nach einem langen Weg schob er mich in einen Korridor, der von Neonlicht beleuchtet war, in dem außer Kakerlaken noch mir völlig unbekannte Insekten herumtigerten. Vielleicht waren es Hunde. Eine schmale Treppe in eine Wohnung, die den Namen nicht verdient hatte. Der Mann hinkte ein wenig und nötigte mich, mich auf ein Bett zu setzen. Das Zimmer hatte kein Fenster. Etwas, das ein Waschbecken sein konnte. Das war aber unter dem Schmutz nicht genau auszumachen. Andreas kauerte sich vor mich und fragte, ausgeraubt, stimmt's? Das ist normal hier, kein Drama. Du gehst zum Konsulat am Montag, dann schicken sie dich heim und so lange bleibst du bei mir. Jetzt wasch dich mal, du siehst etwas abstoßend aus. Nimm ein T-Shirt von mir, so kannst du hier nicht rumlaufen. Ich geh mal kurz nach draußen und besorg dir was zu essen, sagte Andreas und ging. Später wollte er mir die schönen Seiten von Bombay zeigen. Er erzählte, dass er eigentlich nach Deutschland wollte, aber vorher noch eine kleine Pause hier eingelegt hatte. Ne, klar, war ja auch eine schöne Stadt. Okay. Und wieder ein Slum. Die musste man nicht lange suchen in der Stadt. Und ich schaute hin. Vielleicht zum ersten Mal, seit ich in der Stadt war. Eine Frau, sie schien recht jung, hockte auf einem Tuch. Über ihr gab es eine Plastikplane, darin immerhin ein Kochtopf und etwas, was wie eine Decke aussah. Ein paar Dosen schienen ihr zu gehören und ich sah in ihre Augen und registrierte zum ersten Mal, seit ich hier war, dass da ein Mensch vor mir saß. Dass es alles Menschen waren, da am Rande der Straße. Ob ich noch wie ein Mensch aussah, bezweifle ich. Ich hatte mich völlig verkommen lassen. Die Muster des Kimonos waren kaum mehr zu erkennen. Mein Haar seit Wochen ungewaschen wie ich selbst. So schlurfte ich ab und an in den Supermarkt und hätte, wenn ich etwas wahrgenommen hätte, die verstörten Blicke der überpflegten Hongkongerinnen feststellen können. Doch ich sah nichts. Ich schleppte mich zurück in meine 10-Millionen-Wohnung und aß Tiefkühlgerichte. Nach 6 Wochen starren und sitzen, durch die Wohnung streifen und aus den Fenstern schauen, ging ich ohne besonderen Anlass zum Strand, am Morgen. Vielleicht, weil es der erste freundliche Tag seit Wochen war, vielleicht, weil ich mich im Meer versenken wollte, wie Ling. Ich setzte mich in den Sand, der feucht war von der Nacht. Ich sah das Meer an, dem es so völlig egal war, von wem es betrachtet wurde. Ich sah die Sonne aufgehen, der Sand trocknete, das Wasser schien rosa. Ich sah mittags Liebespaare, die Drachen steigen ließen. Das machte man hier gerne und exzessiv, in die Höhe gehen, wegen Platzmangel. Mit dem Drachen in den Himmel. Ich sah Kinder. Sandburgen entstehen und wieder weggespült werden. Und dann der Abend, wie er kam, gut riechend. Der Strand, der sich leerte, Und ich hatte etwas begriffen, was es nicht in Worte zu fassen lohnte. Ich ging in die Wohnung und badete. Danach aß ich im thailändischen Restaurant vor meinem Haus. Und als die Nacht kam, merkte ich, dass ich nur Angst gehabt hatte vor der simplen Erkenntnis, dass Geld doch glücklich machte. Endlich konnte ich laut kreischend und singend durch die Wohnung tanzen und endlich freute ich mich. Vielleicht werde ich bald sterben, dachte ich mir, aber ich werde es gepflegt tun. Und was machst du jetzt hier? Neues Land, neues Glück. Ich fliege nach... egal wohin. Ich habe das Gefühl, du wirst nirgendwo hinfliegen. Sie haben seit Stunden keine Ansage mehr gemacht. Attention, please. Hört auch eh keiner zu. Das Licht ist so schwach geworden. Es ist keiner mehr zu sehen. Alles wie ausgestorben. Wir kommen hier nicht mehr weg. Nie mehr. Ich glaube, das wäre das Beste, was uns passieren kann. Hong Kong Airport, 23.45 Uhr, von Sibylle Berg. Boyin, es sprachen Nele, Angelika Bartsch, Andreas, Christian Redl, Gudrun, Anna Thalbach sowie Dan Hongzhang und Sibylle Berg. Technische Realisation Günther Kasper, 导演助理 Regieassistenz Oliver Metz, 导演 Regie Claudia Johanna Leist. 科隆西德意志电台 2007年制作, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007.